Jerry, ich kann dieses Gespräch nicht fortführen. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber es würde nichts ändern. Es ehrt dich, dass du mich besuchst und mir ein Mittagessen und Blumen mitbringst und dich bemühst, mir zu helfen, mich zu ermutigen und zu trösten und aufzurichten. Das ist überaus aufmerksam. Du siehst gut aus und das freut mich. Aber jedes Leben hat seinen eigenen Impuls. Ich bin nicht mehr imstande zu spielen. Etwas Grundsätzliches ist verschwunden. Vielleicht musste es so kommen. Dinge verschwinden. Und glaub nicht, dass meine Karriere vor der Zeit zu Ende gegangen wäre. Denk nur daran, wie lange ich durchgehalten habe. Als ich auf dem College angefangen habe zu spielen, war das nur so eine Idee. Das Schauspielern war eine Möglichkeit, Mädchen kennenzulernen. Dann habe ich das erste Mal wirkliche Bühnenluft geatmet. Plötzlich war ich auf der Bühne lebendig und habe geatmet wie ein Schauspieler. Ich habe jung angefangen. Ich war 22 und fuhr zu einem Vorsprechen nach New York und ich habe die Rolle bekommen. Dann habe ich Unterricht genommen, Sense-Memory-Übungen, wie man Dinge wirklich werden lässt. Du musst vor deinem Auftritt eine Wirklichkeit erschaffen, in die du eintauchst. Ich weiß noch, als ich anfing, gab es eine Übung, bei der man so tun musste, als hielte man eine Teetasse und Tränke daraus. Wie heiß ist der Tee? Wie voll ist die Tasse? Gibt es eine Untertasse? Tust du Zucker in den Tee? Und wenn ja, wie viele Stücke? Und dann nimmt man einen Schluck. Die anderen waren ganz hingerissen von diesem Zeug, aber ich fand das nie besonders hilfreich. Ja, mehr noch, ich konnte es einfach nicht. Ich war nicht gut bei diesen Übungen, gar nicht gut. Ich hab's mit diesem Zeug versucht und es hat nie funktioniert. Alles, was ich gut gemacht habe, war intuitiv. Diese Übungen und dieses Wissen ließen mich bloß wie einen Schauspieler aussehen. Ich wirkte lächerlich, wenn ich die imaginäre Tasse in der Hand hielt und so tat, als würde ich daraus trinken. In mir war immer eine schlaue, kleine Stimme, die flüsterte, »Es gibt keine Teetasse.« Und diese schlaue, kleine Stimme hat jetzt das Sagen. Ganz gleich, wie ich mich vorbereite und was ich versuche, sobald ich auf der Bühne stehe, höre ich die ganze Zeit diese Stimme, die flüstert, »Es gibt keine Teetasse.« Es ist vorbei, Jerry. Ich kann das Vorgestellte nicht mehr zu etwas Wirklichem machen. Als Jerry gefahren war, ging Exler in sein Arbeitszimmer und suchte eines langen Tages Reise in die Nacht heraus. Er versuchte es zu lesen, doch das war unerträglich mühsam. Er kam über Seite 4 nicht hinaus und legte Vincent Daniels Visitenkarte als Lesezeichen in das Buch. Im Kennedy Center war es gewesen, als hätte er noch nie gespielt. Und jetzt war es, als hätte er noch nie ein Stück gelesen, als hätte er dieses Stück noch nie gelesen. Die Sätze gingen bedeutungslos dahin. Er konnte sich nicht merken, wer was gesagt hatte. Umgeben von seinen Büchern saß er da und versuchte sich zu erinnern, in welchen Stücken Figuren vorkamen, die Selbstmord begingen. Hedda in Hedda Gabler, Julie in Fräulein Julie, Phädra in Phädra, Jokaste in König Ödipus, beinahe alle in Antigone, Willy Loman in Tod eines Handlungsreisenden, Joe Keller in Alle meine Söhne, Don Parrott in Der Eismann kommt, Simon Stimson in Unsere kleine Stadt, Ophelia in Hamlet, Othello in Othello, Cassius und Brutus in Julius Caesar, Goneril in König Lear, Antonius Kleopatra in Obarbus und Charmion in Antonius und Kleopatra, der Großvater in Awake and Sing, Ivanov in Ivanov, Konstantin in Die Möwe. Und diese erstaunliche Liste umfasste nur Stücke, in denen er einmal gespielt hatte. Es gab ja noch viele, viele andere. Das Bemerkenswerte war die Häufigkeit von Selbstmorden in Dramen, als gehörte der Selbstmord zu einer für das Drama unerlässlichen Formel, nicht unbedingt von der Handlung gestützt, aber auf jeden Fall von den Mechanismen des Genres diktiert. Deirdre in Deirdre, Königin der Schmerzen, Hedwig in Die Wildente, Rebecca West in Rosmersholm, Christine und Oren in Trauer muss Elektra tragen, Romeo und Julia, der Ajax des Sophokles. Der Selbstmord war ein Thema, mit dem sich Dramatiker seit dem 5. Jahrhundert vor Christus voll staunender Bewunderung auseinandergesetzt hatten, fasziniert von Menschen, die in sich Gefühle zu erzeugen vermochten, welche zu dieser höchst außergewöhnlichen Tat führten. Er sollte sich diese Stücke noch einmal vornehmen. Ja, allem, was grauenhaft war, musste er sich stellen. Niemand sollte sagen können, er habe seinen Entschluss nicht durchdacht. Jerry hatte einen großen Umschlag mit an ihn gerichteten Briefen mitgebracht, die bei der Agentur Oppenheim eingegangen waren. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte auf diese Weise alle paar Wochen ein Dutzend Briefe von Bewunderern den Weg zu ihm gefunden. Nun waren während des vergangenen halben Jahres nur diese wenigen bei Jerry eingetroffen. Er setzte sich ins Wohnzimmer, riss lustlos die Kuverts auf, las die ersten Zeilen eines jeden Briefs, knüllte die Blätter dann zusammen und warf sie auf den Boden. In allen bat man ihn um ein signiertes Foto. In allen bis auf einen, der ihn überraschte und den er zu Ende las. »Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern«, begann der Brief. »Ich war Patientin in Hamilton. Wir haben dort mehrmals zusammen zu Abend gegessen. Wir sind zusammen zur Maltherapie gegangen. Vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich. Ich habe eben einen Spätfilm im Fernsehen gesehen und zu meiner Verwunderung haben Sie darin mitgespielt. Sie waren ein hartgesottener Verbrecher. Es war verblüffend, Sie auf dem Bildschirm zu sehen, besonders als einen so bedrohlichen Menschen. So ganz anders als der Mann, den ich kennengelernt habe. Ich weiß, dass ich Ihnen meine Geschichte erzählt habe. Ich weiß, wie Sie mir jedes Mal aufmerksam zugehört haben. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu reden. Ich litt Höllenqualen. Ich dachte, mein Leben sei vorbei. Damals wollte ich, es wäre vorbei. Sie wissen es vielleicht nicht, aber dass Sie mir so zugehört haben, hat dazu beigetragen, dass ich es geschafft habe. Nicht, dass es leicht gewesen wäre oder dass es jetzt leicht ist oder dass es je leicht sein wird. Das Ungeheuer, das ich geheiratet habe, hat meiner Familie irreparablen Schaden zugefügt. Es war noch schlimmer, als ich damals in der Klinik gedacht habe. Schon lange waren schreckliche Dinge passiert, von denen ich keine Ahnung hatte. Tragische Dinge, die meine kleine Tochter betreffen. Ich weiß, dass ich sie gefragt habe, ob sie ihn für mich umbringen würden. Ich habe ihnen gesagt, dass ich dafür bezahlen würde. Ich dachte, sie könnten es vielleicht tun, weil sie so groß sind. Glücklicherweise haben sie mir, als ich ihnen diese Frage stellte, nicht gesagt, ich sei verrückt, sondern sich meinen Wahnsinn angehört, als wäre ich geistig gesund. Dafür danke ich ihnen. Doch ein Teil von mir wird nie mehr gesund werden. Das kann er nicht. Das wird er nicht. Das darf er nicht. Dummerweise habe ich den falschen Menschen zum Tode verurteilt. Es war ein langer Brief. Er ging ohne Absatz über drei weitere Seiten und war unterschrieben Sybil Van Buren. Er erinnerte sich, wie er ihr zugehört hatte. Indem er sich konzentrierte und einem anderen Menschen als sich selbst derart aufmerksam lauschte, kam er dem Schauspielern so nahe wie schon lange nicht mehr. Und vielleicht hatte es ja sogar auch ihm geholfen. Ja, er erinnerte sich an sie und ihre Geschichte und daran, dass sie ihn gefragt hatte, ob er ihren Mann umbringen würde, als wäre er tatsächlich ein Filmgangster und nicht ein Mitpatient in einer psychiatrischen Klinik, der, so groß er auch sein mochte, ebenso wenig wie sie imstande war, seinem Leiden mit einer Kugel ein Ende zu machen. Im Film bringen irgendwelche Leute andauernd irgendwelche anderen Leute um, aber solche Filme werden nur gedreht, weil 99,9% des Publikums zu einer solchen Tat nicht fähig wären. Und wenn es schon so schwer ist, einen anderen Menschen zu töten, jemanden, den zu vernichten man allen Grund hat, wie schwer muss es dann sein, sich selbst zu töten? Die Verwandlung. Schon vor Peggins Geburt war er mit ihren Eltern gut befreundet gewesen. Zum ersten Mal hatte er sie als winziges Baby im Krankenhaus an der Brust ihrer Mutter gesehen. Exler und die jung verheirateten Staplefords, er aus Michigan, sie aus Kansas, hatten sich in Greenwich Village kennengelernt, als sie in einer in einem Kirchenkeller inszenierten Aufführung von »Der Held der westlichen Welt« aufgetreten waren. Exler hatte die wunderbar wilde Hauptrolle des vermeintlichen Vatermörders Chris DeMahone gespielt, während Carol Stapleford, damals mit ihrem ersten Kind im zweiten Monat schwanger, die weibliche Hauptrolle der Peggine Mike Flaherty verkörperte, der energischen Schankkellnerin im väterlichen Pub an der Westküste von Mayo. Asa Stapleford hatte Peggines Verlobten Sean Keogh gespielt. Bei der Feier nach der letzten Aufführung hatte Exler vorgeschlagen, die Staplefords sollten ihr Kind Christy nennen, wenn es ein Junge, und Peggine Mike, wenn es ein Mädchen sei. Es war, insbesondere da Peggine Mike Stapleford seit ihrem 23. Lebensjahr offen lesbisch lebte, eigentlich wenig wahrscheinlich, dass die beiden, als Peggine 40 und Exler 65 war, ein Liebespaar werden würden. Dass sie jeden Morgen miteinander telefonieren und mit Freuden jede freie Stunde gemeinsam in seinem Haus verbringen würden, wo Peggine zu seinem Entzücken zwei Zimmer bezog. Eines der drei Schlafzimmer im ersten Stock, wo sie ihre Sachen unterbrachte, und das vom Wohnzimmer abgehende Arbeitszimmer, wo sie ihren Laptop aufstellte. Alle Räume im Erdgeschoss hatten offene Kamine, sogar die alte Küche. Und wenn Peggine im Arbeitszimmer saß, brannte immer ein Feuer. Ihr eigenes Haus lag etwas über eine Stunde entfernt. Eine Fahrt über gewundene Straßen, die sie durch hügeliges Farmland bis zu Exlers 50 Morgen offener Felder und dem großen weißen, mit schwarzen Fensterläden versehenen und von uralten Ahornbäumen, mächtigen Eschen und langen, unregelmäßigen Steinmauern umstandenen Farmhaus führten. Weit und breit gab es nur sie beide. In den ersten Monaten fanden sie nur selten vor Mittag aus dem Bett. Sie konnten nicht voneinander lassen. Dennoch war er vor ihrer Ankunft sicher gewesen, dass er mit allem fertig war. Fertig mit dem Spielen, mit Frauen, mit Menschen, für immer fertig mit dem Glück. Er hatte seit über einem Jahr ein körperliches Leiden, wegen der Rückenschmerzen, die ihn sein ganzes Erwachsenenleben lang geplagt hatten, mit zunehmendem Alter aber immer behindernder wurden, konnte er kaum noch längere Zeit gehen, stehen oder sitzen. Und so kam er zu dem Schluss, er sei mit dem Leben fertig. Eines seiner Beine wurde hin und wieder taub. Dann konnte er es beim Gehen nicht mehr richtig anheben, stolperte über Schwellen und Bordsteine und schlug sich die Hände oder sogar das Gesicht auf, sodass Nase und Lippen bluteten. Ein paar Monate zuvor war sein bester und einziger Freund in dieser Gegend, ein 80-jähriger Richter, der vor ein paar Jahren in Pension gegangen war, an Krebs gestorben. So kam es, dass es, obgleich Exler dieses Haus auf dem Land, zwischen Bäumen und Feldern, 2 Stunden von der Stadt entfernt, seit 30 Jahren besaß und dort gewesen war, wann immer er nicht auf irgendeiner Bühne gestanden hatte, niemanden gab, mit dem er hätte sprechen und eine Mahlzeit oder gar das Bett hätte teilen können. Und wieder dachte er ebenso häufig darüber nach, sich umzubringen, wie er es ein Jahr zuvor getan hatte, bevor er sich in die Klinik hatte einweisen lassen. Jeden Morgen erwachte er in innerer Leere und kam zu dem Schluss, er könne seiner Fähigkeiten beraubt, allein, arbeitslos und von ständigen Schmerzen gepeinigt, nicht noch einen weiteren Tag durchstehen. Wieder einmal kreisten seine Gedanken ausschließlich um Selbstmord. Darauf liefen all diese Verluste hin. Nach einer Woche voller heftiger Schneestürme trat Exler an einem frostigen grauen Morgen aus dem Haus und ging zum Carport, denn er wollte die 6 Kilometer in die Kleinstadt fahren und Lebensmittel einkaufen. Die verschneiten Wege rings um das Haus waren von einem benachbarten Farmer geräumt worden, doch er bewegte sich trotzdem vorsichtig. Er trug Schneestiefel mit grobem Profil, hatte in der Hand einen Stock und machte winzige Schritte, damit er nicht ausrutschte und hinfiel. Unter den Kleiderschichten war der untere Teil seines Rumpfs zur Sicherheit durch ein Korsett gestützt. Als er vom Haus zum Carport ging, entdeckte er im Schnee zwischen dem Wagen und der Scheune ein kleines, langschwänziges, weißes Tier. Es sah zunächst wie eine sehr große Ratte aus. Doch dann erkannte er an der Schnauze und der Form und Farbe des nackten Schwanzes, dass es sich um ein etwa 25 cm langes Opossum handelte. Opossums sind gewöhnlich nachtaktiv. Doch dieses struppige und beinahe farblose Exemplar bewegte sich im hellen Tageslicht über den schneebedeckten Boden. Als Exler sich näherte, trollte sich das schwächlich wirkende Tier in Richtung Scheune und verschwand in einem Schneehaufen neben der Grundmauer des Gebäudes. Er folgte ihm. Wahrscheinlich war es krank und ging auf sein Ende zu. Und als er vor dem Schneehaufen stand, sah er, dass sich an der Vorderseite ein Schlupfloch befand. Exler stützte sich auf den Stock und ging in die Knie, um hineinzuspähen. Das Opossum hatte sich so weit zurückgezogen, dass es nicht zu sehen war. Doch wo der Gang sich zu einer Höhle weitete, lagen ein paar kurze Zweige. Exler zählte sie. Es waren 6. »So also wird's gemacht«, dachte er. »Ich habe zu viel. Man braucht nur 6.« Als er am nächsten Morgen Kaffee kochte, sah er das Opossum durch das Küchenfenster. Es stand auf den Hinterbeinen neben der Scheune und schob sich mit beiden Vorderpfoten Schnee von einer Verwehung ins Maul. Rasch zog er sich Stiefel und Jacke an, nahm den Stock, trat durch die Haustür ins Freie und ging auf dem geräumten Weg zu der Seite des Hauses, die der Scheune zugewandt war. Als er noch etwa 6 Meter von dem Opossum entfernt war, rief er mit lauter Stimme: »Würdest du nicht gern James Tyrant spielen? Im Guthrie?« Das Opossum fuhr fort, Schnee zu fressen. »Du wärst ein wunderbarer James Tyrant.« An diesem Tag fand diese von der Natur präsentierte kleine Karikatur seiner selbst ein Ende. Er sah das Opossum nie wieder. Es war fortgezogen oder gestorben. Doch die Schneehöhle und die 6 Zweige blieben bis zum nächsten Tauwetter intakt. Dann besuchte ihn Pegin. Sie rief von dem kleinen Haus an, das sie gemietet hatte, ein paar Kilometer entfernt von Prescott, einem kleinen progressiven College für Frauen im westlichen Vermont, wo sie seit kurzem eine Stelle als Dozentin hatte. Er lebte eine Stunde Fahrzeit entfernt, weiter westlich, knapp jenseits der Grenze des Staates New York. Es war 20 oder mehr Jahre her, seit er sie zuletzt gesehen hatte. Eine heitere junge Studentin, die in den Semesterferien mit ihren Eltern verreiste. Die Staplefords waren in der Nähe gewesen und hatten für einige Stunden vorbeigeschaut. So trafen sie sich alle paar Jahre. Acer leitete ein kleines Theater in Lansing, Michigan, und Carol spielte im Ensemble und unterrichtete eine Schauspielklasse an der staatlichen Universität. Auch bei einem anderen vorherigen Besuch hatte er Pegin einmal gesehen. Ein lächelndes, schüchternes 10-jähriges Mädchen mit einem süßen Gesicht, das auf seine Bäume geklettert und mit raschen Zügen in seinem Teich geschwommen war. Eine dünne, athletische Range, die sich über alle Witze ihres Vaters hätte ausschütten wollen vor Lachen. Und davor hatte er sie als Säugling auf der Entbindungsstation des St. Vincent's Hospital in New York gesehen. Jetzt stand eine geschmeidige, vollbrüstige Frau von 40 vor ihm. In ihrem Lächeln, bei dem sie die Oberlippe hochzog und ihre etwas vorstehenden Zähne zeigte, war jedoch noch etwas von dem kleinen Mädchen und in ihrem wiegenden Gang eine Menge von der Range. Sie war für einen Besuch auf dem Land gekleidet und trug abgenutzte Arbeitsstiefel und eine rote Jacke mit Reißverschluss. Und ihr Haar war nicht blond, wie das ihre Mutter, wie er es fälschlich in Erinnerung hatte, sondern dunkelbraun und kurz geschnitten. Am Hinterkopf so kurz, dass es aussah, als wäre es mit einer Haarschneidemaschine getrimmt worden. Sie besaß die unverwundbare Ausstrahlung eines glücklichen Menschen. Und obwohl sie knabenhaft und burschikos wirkte, sprach sie mit angenehm modulierter Stimme, als versuchte sie, die Diktion ihrer schauspielenden Mutter nachzuahmen. Es war, wie er schließlich erfuhr, schon eine Weile her, seit sie gekriegt hatte, was sie wollte. Anstatt sich mit der grotesken Umkehrung der Reihenfolge zufrieden zu geben und zu nehmen, was sie kriegen konnte. Sie hatte in Bozeman, Montana, die letzten 2 Jahre einer 6 Jahre währenden Beziehung in schmerzhafter Einsamkeit durchlitten. Die ersten 4 Jahre, sagte sie eines Nachts, nachdem sie ein Paar geworden waren, hatten Priscilla und ich eine wunderbare, Geborgenheit spendende Freundschaft. Wir gingen fast jedes Wochenende wandern und zelten, sogar wenn es schneite. Im Sommer fuhren wir in Gegenden wie Alaska, um dort zu wandern und zu zelten. Es war aufregend. Wir fuhren nach Neuseeland, nach Malaysia. Wir sind abenteuerlustig zusammen durch die Welt gereist, und daran war etwas Kindliches, das ich liebte. Wir waren wie zwei Ausreißer. Dann, das fing etwa im 5. Jahr an, wandte sie sich immer mehr ihrem Computer zu, bis ich außer den Katzen niemanden mehr hatte, mit dem ich hätte sprechen können. Bis dahin hatten wir alles gemeinsam gemacht. Wir hatten im Bett gelegen und still gelesen oder einander ganze Passagen laut vorgetragen. Sehr lange gab es diese beseligende Harmonie. Priscilla sagte zu anderen Leuten nicht, das Buch hat mir gefallen, sondern das Buch hat uns gefallen. Oder da sind wir immer gern hingefahren. Oder diesen Sommer machen wir das und das. Wir. Wir. Wir. Und dann gab es auf einmal kein Wir mehr. Wir war vorbei. Wir waren jetzt sie und ihr Mac. Wir waren sie und das schwerende Geheimnis, das nach und nach alles andere überdeckte, dass sie den Körper, den ich liebte, verstümmeln wollte. Beide unterrichteten an der Universität in Bozeman, und während ihres letzten Jahres als Paar setzte sich Priscilla, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam, an den Computer und blieb dort sitzen, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen. Sie verbrachte die Wochenenden am Computer, sie aß und trank am Computer. Es gab keine Gespräche mehr, keinen Sex. Selbst zum Wandern und Zelten in den Bergen musste Begin sich andere als Begleiter suchen. Eines Tages, 6 Jahre, nachdem sie sich in Montana kennengelernt, ihre bescheidenen Mittel in einen Topf geworfen und ein Leben als Paar begonnen hatten, verkündete Priscilla, sie habe mit einer Hormonbehandlung begonnen, die Bartwuchs bewirken und ihre Stimme tiefer machen werde. Sie wolle sich die Brüste entfernen und zum Mann machen lassen. Priscilla gestand, davon träume sie insgeheim schon seit langem und wollte nicht von ihrem Vorhaben ablassen, ganz gleich, wie sehr Pegin flehte. Am nächsten Tag zog Pegin aus dem Haus, das ihnen gemeinsam gehörte, aus, nahm eine der beiden Katzen mit. »Nicht so schön für die Katzen«, sagte sie, »aber das war meine kleinste Sorge«, und nahm sich ein Zimmer in einem nahegelegenen Motel. Mit äußerster Mühe bewahrte sie soweit die Fassung, dass sie ihren Unterricht abhalten konnte. So einsam das Leben neben Priscilla auch gewesen war, die Art des Verrats und die Wunde, die ihr geschlagen hatte, waren weit schlimmer. Sie weinte die ganze Zeit und schrieb Bewerbungsbriefe an hunderte von Kilometern entfernte Colleges. Sie fuhr zu einer Tagung, auf der Colleges Bewerbungsgespräche mit Umweltwissenschaftlern führten, und bekam eine Stelle an einem College im Osten, nachdem sie mit der Dekanin ins Bett gegangen war. Diese verliebte sich in sie und engagierte sie auf der Stelle. Die Dekanin war noch immer ihre Geliebte und Förderin, als Pegin zu Exler fuhr, um ihn zu besuchen, entschlossen, nach 17 Jahren als Lesbe eine Beziehung mit einem Mann zu haben. Mit diesem Mann, einem Schauspieler, 25 Jahre älter als sie und seit Jahrzehnten ein Freund ihrer Familie. Wenn Priscilla ein heterosexueller Mann werden konnte, dann konnte Pegin eine heterosexuelle Frau werden. An jenem ersten Nachmittag stolperte Exler und stürzte auf den breiten Steinstufen, als er Pegin ins Haus führte, und dabei verletzte er sich am rechten Handballen, mit dem er den Sturz abgefangen hatte. »Wo ist dein Erste-Hilfe-Set?« fragte sie ihn. Er sagte es ihr, und sie ging hinein, kehrte mit dem Set zurück, reinigte die Wunde mit Watte und Peroxid und klebte ein paar Pflaster darauf. Sie brachte ihm auch ein Glas Wasser. Schon lange hatte ihm niemand mehr ein Glas Wasser gebracht. Er lud sie ein, zum Abendessen zu bleiben, doch dann war sie es, die es zubereitete. Schon lange hatte ihm niemand mehr ein Abendessen gemacht. Sie trank eine Flasche Bier, während er am Küchentisch saß und ihr zusah. Im Kühlschrank lag ein Stück Parmesan, es gab Eier, ein bisschen Speck und einen halben Becher Sahne. Und aus diesen Zutaten und einem Pfund Pasta kochte sie Spaghetti Carbonara. Während er zusah, wie sie sich in seiner Küche zu schaffen machte, als wäre sie hier zu Hause, erinnerte er sich daran, wie er sie als Säugling an der Brust ihrer Mutter gesehen hatte. Sie war kraftvoll, robust, fit. Sie sprühte vor Energie. Und bald fühlte er sich nicht mehr ohne Talent und allein auf der Welt. Er war glücklich. Ein unverhofftes Gefühl. Sonst war die Zeit des Abendessens immer der Tiefpunkt des Tages gewesen. Während Pegin das Essen zubereitete, ging er ins Wohnzimmer und legte Schubert auf, gespielt von Brendel. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt Lust gehabt hatte, Musik zu hören. In den besten Zeiten seiner Ehe war immer Musik gelaufen. »Was ist mit deiner Frau?«, fragte sie, als sie die Spaghetti gegessen und eine Flasche Wein getrunken hatten. »Egal, zu langweilig für eine Unterhaltung.« »Wie lange bist du denn schon ganz allein hier draußen?« »Lange genug, um mich einsamer zu fühlen, als ich es je für möglich gehalten hätte. Wenn man Monat um Monat hier sitzt, eine Jahreszeit nach der anderen, wundert man sich manchmal, dass alles ohne einen selbst weitergeht, so wie es weitergeht, wenn man tot ist.« »Was ist mit deiner Schauspielerei?« »Ich spiele nicht mehr.« »Das kann nicht sein«, sagte sie. »Was ist passiert?« »Das ist ebenfalls zu langweilig für eine Unterhaltung. Hast du dich zur Ruhe gesetzt oder ist was passiert?« Er stand auf und ging um den Tisch herum zu ihr. Sie stand ebenfalls auf und er küsste sie. Sie lächelte überrascht. Dann sagte sie, »Ich bin eine sexuelle Anomalie. Ich schlafe mit Frauen.« Das war nicht so schwer zu erraten. Er küsste sie ein zweites Mal. »Also was tust du?«, fragte sie. Er zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich auch nicht.« »Du bist noch nie mit einem Mann zusammen gewesen?«, fragte er sie. »Früher, als ich auf dem College war.« »Und jetzt bist du mit einer Frau zusammen?« »Mehr oder weniger«, antwortete sie. »Und du?« »Nein.« Er spürte die Kraft ihrer muskulösen Arme. Er strich über ihre schweren Brüste. Er legte die Hände auf ihren wohlgeformten Hintern und zog sie an sich, sodass sie sich wieder küssten. Dann führte er sie zum Sofa im Wohnzimmer, wo sie, unter seinen Blicken heftig errötend, die Jeans auszog und zum ersten Mal seit dem College mit einem Mann schlief. Und er schlief zum ersten Mal in seinem Leben mit einer Lesbe. Monate später sagte er zu ihr, »Warum bist du an jenem Nachmittag hergekommen?« »Ich wollte sehen, ob jemand bei dir ist.« »Und als du es gesehen hattest?« »Da dachte ich, warum nicht ich?« »Bist du immer so berechnend?« »Das ist keine Berechnung. Es ist das Streben nach dem, was man will. Und«, fügte sie hinzu, »das Nichtstreben nach dem, was man nicht mehr will.«